77 Gedichte gelangweilt aneinandergereiht. Sie gleichen sich wie falsche Freunde und leiten eine Katastrophe ein. Ein Autounfall auf einer Seitenstraße in Versaskatal. 77 Deutschschweizer Touristen sterben dumm beim Einparken. Ich habe gemischte Gefühle, wenn es um meine Familie geht. Sehe meine Großmutter unter Rosen, schön aber auch giftig. Sehe meine Mutter in meinem Spiegelbild, schön aber auch gefährlich. 77 Gedichte lieblos in die Tastatur gehauen. Ich kann nicht mehr einschlafen ohne sie und dich und dem Wissen, dass ein Sextape von mir im Umlauf ist. Ich schaue es mir an, ich vermisse dich. Ich weiß nicht, ob Gedichte wirklich helfen. Ich weiß nicht, wo mein Kopf aufhört und mein Herz beginnt. Ich weiß nicht, ob das Aufschreiben nicht alles nur noch schlimmer macht. Ich habe schon sehr viele Freunde an die Wörter verloren. Außerdem spüre ich die Laken nicht mehr unter mir oder auf mir. Viele Decken, mit denen du dich bettest, sind fettig und alt und dunkelrot. Jupiter, Mars, Saturn, auf dem Badezimmerteppich, ausgelegt wie auf dem Bügelbrett, wie meine 77 Gedichte, bevor ich sie aneinander reihe. Ich hole mal das Telefon.